快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点二十二点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏一组著名的歌剧唱段，选自《卡门》、《塞维利亚理发师》、《浮士德》、《游吟诗人》、《蝴蝶夫人》、《女武神》。 Michaela, ce ne peut être que Michaela. Elle n'a pas dit son nom. Qu'est-ce que c'est que ça ? Viva, viva le chanel ! Viva, viva, viva, viva, viva. Et qui prend un trou ? Viva, viva ! Je le reconnais ! C'est Disque Mio, un torero qui s'est fait remarquer aux dernières pousses de grenade et qui promet d'étaler la plupart de Montes et de Pepillo ! Par Dieu, il faut le faire venir, nous boirons en son honneur ! C'est cela ! Je vais l'inviter ! Monsieur le torero ! Voulez-vous nous faire la venue de monter ici ? Vous y trouverez des gens qui aiment fort pour ceux qui, comme vous, ont de l'adresse et du courage. Il vient, messieurs les officiers, je vous appelle. Ayez la montée, nous laissez tranquille, mais ne laissez pas ce cas, et faites-nous apporter le monde. Viva, viva le tonnerre, viva, viva le tonnerre, viva, viva le sanguin. Toreador, Toreador, silence, on fait silence, pas que se passe-t-il. Une tristesse, une tristesse, une tombe silence en maudissant, en dépolis. Une silence, il entre, il frappe, un cheval roule, entraînant un picano. Encore, encore, il ne l'a pas. Songe bien, oui, songe en combattant. Un œil noir.

Thank you.

Constance. Castillo's cross, come et tu vas me faire mourir. Voilà ma chanson, thank you.

欢迎继续收听歌舞剧场。在接下来的节目中，请欣赏一组著名的歌剧唱段，选自乔尔达诺的歌剧《安德烈·谢尼埃》，卡塔拉尼的歌剧《拉瓦利》，齐拉亚的歌剧《阿德里安娜·莱克弗鲁尔》，莫扎特的歌剧《唐璜》，德里布的歌剧《拉克美》。 You're so beautiful. strada mia. Il catalogo è questo delle belle camo in padron mio. Un catalogo è mie che ho fatto io. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 90, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1003, 1003, 1003. Andrà queste contadine, cameriere cittadine, contessi baronesse, marchesane, principesse, i padroni, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, mamma, mamma, in Spagna. Voi sapete quel che fa, voi sapete chiedo fratei fir. Nessun che mette io suo maide, nessun che mette io suo maide. E Bist du so gehorchen, ihr Schwer, so gehorchen, ihr Schwer? Fuerte, grandísimo, caro, mi hija, bravo.

Thank you. giunto, chi dirà, chi dirà, chiamerà per fiori you